1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. Wenn ich so meine Sendungen der letzten Wochen und Monate einfach mal Revue passieren lasse unter dem Gesichtspunkt, was habe ich da eigentlich gespielt, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, es herrschen derzeit so eine Art von österreichische Wochen. Und so ist es vielleicht auch keine große Überraschung, wenn auch heute ich direkt mit einem Duo aus Österreich anfange. Aber nicht, was ihr denkt. Kamo and Krugt sind in der internationalen Drum-and-Bass-Szene mittlerweile eine ziemlich gute Hausnummer. Es gibt einen neuen Track von ihnen, der heißt All Fall Down, kommt aber lange nicht im klassischen Drum-and-Bass-Gewand daher, sondern entpuppt sich als höchst raviges, dubstepisches Gebilde. Die Vocals übernimmt Chess Sparks, All Fall Down, und damit geht's los. Taste goods, yeah. Foreign beggars, medicine. It's Yeah, I'm on this thing. Foreign beggars, are you on this thing? If you're on it, come then we're going in. If you're on it, come then we're going in. Yeah, I'm on this thing. Foreign beggars, are you on this thing? If you're on it, come then we're going in. If you're on it, come on then we're going in. Cause I'm on this thing. FB, are you on this thing? If you're on it, come then we're going in. If you're on it, come then we're going in. Goods is on this thing. Foreign beggars, are you on this thing? Huh? If you're on it, come then we're going in. Huh? We're going in. Huh? Money man, I look so man, I going in. Money man, I look so man, I going in. Girls like diamonds and shining things, and I like girls when they're on my team. Money man, I look so man, I going in. Money man, I look so man, I going in. Girls like diamonds and shining things, I like girls when they're on my team. I'm going in, I'm going in. Man, I like yo, DG's going in. I'm going in, I'm going in. Girl, I like yo, DG's going in. I'm going in, I'm going in. I got the ting and I got a bank. God. Been in and out and I gotta thank God that I'm on road looking like I've done a bank job. Where the money at? When bad man come, there's no funny rap. Look, we're going in. Them other rappers just won't do a thing. We want the Skrilla, G's, dinner, cheese. Got no time for the enemies. Cool, henna, weed. Before you end up, memories. Don't you know these shutters keep the streets locked with a set of keys? Not white and black, white and green. You can tell by the swag that it's all in my jeans. Call up your team. Industry rappers still cool for machines. Yeah. I just gotta keep balling scene. Money man, Alexa, man, I going in. Money man, Alexa, man, I going in. I'm looking on the eye and fam, that's the thing. And I be trying to get it to the sex flowing in. Money man, Alexa, man, I going in. Money man, Alexa, man, I going in. Up in your son, bust down the door type of thing. On some bitches and stick, I'm going for muscle. I'm going in, I'm going in. Man, I like y'all, OB's going in. I'm going in, I'm going in. Girl, I like y'all, OB's going in. I'm going in, I'm going in. I'm going in, coming out the back door. Don't really care if I've got a whack 10. See me whacking next bag of 10, back of 10 more. Yeah, I'm gonna get rich quick ting. The man I going on wrong, it's a bitch ting. I'm gonna like and I'm wrong, it's a sick ting. Bigger than you don't wanna see me on a switch ting. Two men run from the front, bow. I'm on the bank with an axe, drill. Plastic explosive wax is out big. To get what you want, you're gonna act quick still. Yo, thugs, pass the crowbar. Give me the bat and let me jack this ride. Open the front door, bend the frame back. Never hesitate till I got you back in the side. Pack in the tight, back on my side. Man, I roll free with a sack full of ice. I'd be lying if I said I'm not ready, but man, I'm going to say, let me back this. Yeah, yeah, yeah, yeah. Money, man, I look so, man, I going in. Money, man, I look so, man, I going in. Ransack the gap for the stash and the bling. Out for that payday cash like you ching. Money, man, I look so, man, I going in. Money, man, I look so, man, I going in. Ransack the gap for the stash and the bling. Out for that payday cash like you ching. I'm going in, I'm going in. Man, I like raw house drops going in. I'm going in, I'm going in. Girl, I like rare house drops going in. I'm going in, I'm going in. Out for the pile like it's not a ting. Deposit boxes on smash when I'm in. I'm cutting my stacks when I'm back like you ching. All up on crime watch, what you saw was a blow with a bag full of swag. I treat the rap in the street like a jeweler. Man's going in on a smash on a grab. And now I lock pick them, man, I'm wasting time trying to figure out the right combination. Wanna get that sweet boy sound out of bank while I've been going on stank since I dropped out Mars Raisin. Nurse blacked out docs like, oh, it's a lie. Monster on beats, I'ma go for what's mine. Man's going in, it's somewhat of an understatement when I'm packing C4 in a riot. The ends justify, so now I'll be long gone by the time the smoke clears. I'm 5-0 alright. So the life flow comes and swap the whole door. What you see is red backs floating down when I slide. Yeah. Shout out to Rock Spin. What do you know about that, fam? Shut your mouth, yeah? Shut up. We're not having it. Ganz kurz zwischendurch, 1 Live 4, wir haben gerade die Foreign Beggars aus Großbritannien gehört, ein Trio, zwei MCs, ein DJ mit asiatischem Hintergrund, sie erledigen einen Bankjob und was immer sie da in der Bank zu tun haben, ich traue ihnen wirklich alles zu, ich habe sie mal live gesehen, eine großartige physische Performance, mit der die drei im Übrigen auch in einigen Tagen nach Deutschland kommen, nach Köln. In den Club Bahnhof Ehrenfeld. The Harder They Fall ist ihre neue EP, aus der ich einen Track eben gespielt habe. Die Foreign Beggars zusammen mit Madison, Ruxpin und Dirty Goods als Verstärkung. Hier ist Jack Dixon. Jack Dixon mit By My Side. Wir haben gerade einen Track gehört aus einer Compilation, die ist wirklich großartig, erscheint in wenigen Tagen auf dem britischen Brownswood Label. Dahinter steckt der englische DJ, Radio-DJ Giles Peterson. Breit aufgestellt, was seinen Geschmack und auch seinen Style betrifft. Und auf Brownswood Electric, der zweiten Folge, ist Giles Peterson mit einigen Helfern durch die Welt gezogen und hat Bass Music im allerweitesten Sinne für diese Compilation gesammelt, die hier mit dem gerade gespielten Track nicht aus der Sicht verschwunden sein soll. Wir erwarten die London Electricity, Ladies and Gentlemen. 1 Live 4. Hier im Hintergrund läuft einer von insgesamt vier Tracks, die auf der The Flavors EP Part 1 untergebracht sind. Vier sehr unterschiedliche Drum and Bass Tracks, von denen einer in die frühen 90er Jahre führt, hin zu Roller-Experten, wie es sie damals gab, Mickey Finn, Aphrodite. Dieser hier allerdings stammt von Shima und heißt Swordfish. Various Artists, The Flavors EP Part 1, daraus Shima mit dem Swordfish. Ich möchte mich in der Sendung heute unter anderem beschäftigen mit den Abenteuern eines Mannes im Weltraum, der in Wahrheit aus den Straßen von Philadelphia kommt. Starkey ist sein Name, aber er wird um Hilfe gerufen, denn weit in den Weiten des Alls gibt es einen Ort namens Starkville. Und den Bewohnern da geht's alles andere als gut. Und Starkey ist aufgerufen, ihnen zu helfen. Space Trader Volume 2 erscheint jetzt. Zur Erinnerung nochmal ein Track aus Space Trader Volume 1. Space Trader Volume 1. You may or may not find it shocking to know that Starkey is an intergalactic space traveler. He comes from a long line of space travelers. Fathers of fathers, mothers of mothers, who scoured the cosmos with no land to call their own. Not much is known of Starkey's ancestral origins, but it is believed that Starkey's bloodline originally hailed from a solar system approximately 1,500 light years from Earth, which includes the exoplanets now known as Karat 7 and 9b. How Starkey came to settle Starkville on the planet Earth in the Milky Way galaxy is still shrouded in mystery. Many say it was his companion and fellow space traveler Moves, who craved the normalcy of an Earth dwelling. Starkey, I think this place called Earth could be the best place for us to inhabit. Well, we could just stop for a little bit. We've been traveling a long time. Others believe that it was Starkey's plan to develop the advanced humanoid robot, the Starkbot, that drew him to Earth. I have this idea of taking a robot and making it so advanced that a whole civilization could be created out of it. I am Starkbot, Madam 4007, and I feel human. Due to his settlement on Earth, Starkey is often referred to as a space trader amongst other galactic space dwellers. One who settles on a planet with a gravitational pull greater than 28 feet per second. Soon after the establishment of Starkville as a Starkbot sanctuary, the evil cyborg Lord Oscillator developed the evil bots with the intention of destroying Starkville and its inhabitants. In the ensuing battles, now known as the besiegement of Starkville, Starkey's forces were greatly outnumbered, but prevailed in the conflict against their aggressors. But there is one footnote in our story that deserves some attention. During the war, Starkville lost a strong and powerful ally, Moves, who defected to the evil bots during a siege on the Royal Bank of Starkville. With his friend and fellow space trader turned enemy, will Starkey remain on Earth as mayor of Starkville? Or will he rejoin the space travelers and the life he left behind so many years ago? We'll be right back.

Ganz kurz zwischendurch mal. 1 Live 4. Während wir hier im Hintergrund einen Track hören, der es mir nun wirklich angetan hat, das Jahr ist ja nun schon etwas fortgeschritten. Zu Beginn des Jahres erschien eine Compilation mit dem sinnigen Titel New Blood, also neues Blut. Und insbesondere der Beitrag von New Age Remember the Lights scheint mich das ganze Jahr hindurch irgendwie begleiten zu wollen. Zumindest läuft er hier im Hintergrund langsam aus. Nachdem wir zuvor ein neues instrumentales Abenteuer von Starkey gehört haben, Street Rockers aus seinem Album Space Traitor Volume 2. Vielleicht sollte ich gleich nochmal zu Starkey zurückkommen, denn die Geschichte geht ja weiter. Zunächst aber eine Formation namens The Weeknd. Mit einem Album, das mir heute zugespielt wurde. Ich habe null Info dazu. Das ist das Zeitalter der Downloads und die mangelnde Zeit, das zu recherchieren. Der Titel hat mich so umgeblasen, als ich ihn auf der Fahrt zur Sendung gehört habe, dass ich gedacht habe, ich spiele ihn einfach mal. Ich werde das natürlich noch nachrecherchieren. The Weeknd. Six. apologize, cause time don't exist. And when the stars shine back to the crib, superstar lines back at the crib. We could test out the tables. Got some brand new tables. All glass and it's 4 feet wide. But it's a must to get us 10 feet high. She give me sex in a handbag. I get her wetter than a wet net. And no closed doors. So I listen to her moans echo. I heard he do drugs now. You heard wrong, I've been on it for a minute. We just never act a fool. That's just how we fucking live it. And when we act a fool, it's probably cause we mixed it. Yeah, I'm always on that okie dokie. Them white boys know the deal, ain't no fucking phony. Big O know the deal, he the one who show me. Watch me ride this fucking beat like he fucking told me. Is that your girl? What's a fucking stormy? She kinda bad, but she riding like a fucking pony. Lock her down on her man, be her fucking story. Yeah, I'm talking about you, man, get to know me. Ain't no offense, though, I promise you. If you a real man, dude, you gon' side the truth. But I'm a nice dude, with some nice dreams. And we can turn this to a nightmare, Elm Street. La la la, la la la la la. I'm so gone, so gone. Bring out the glass tables. With the 707 now. La la la, la la la la la. I'm so gone, so gone. Bring out the glass tables. The 707 now. La la la, la la la la la. So gone, so gone. Bring out the glass tables. We continue our story on a cold winter evening with Starkey and Starkbot 4007 meeting at the Starkville pub. It has been 4 years since the besiegement of Starkville. There have been no sightings of Lord Oscillator, Moves, or the dreaded Evil Bots. However, a deep recession has hit Starkville, and Starkey and Starkbot 4007 are discussing its impact on the Royal Bank of Starkville. Citizens of Starkville are struggling to pay their bills, and small business lending has come to a virtual standstill. The years of prosperity will return, Starkey. Hopefully the citizens will see that these dark days will soon be behind us. We definitely need something to cheer people up. It's depressing around here. Plus, crime is on the rise. We've never had a problem with petty crime, burglaries, all that shit. The bots are more human than you could have possibly ever imagined. I guess you should be happy that you succeeded. Succeeded in what? Creating monsters. Moves? Speak for yourself. What the fuck are you doing here? You got a lot of nerves showing your face around here. Without your evil bot friends. Look, Starkey. I know I've made some mistakes in my life. But I'm coming to you as a friend now. And I need your help. This better be good. Come with me. Let's go outside. 4007, fall behind. He may be trying to pull a fast one. Starkey and Moves walk around the corner from the pub and are met by a shadowy figure standing in the dark. The man is wearing a black business suit, and his face appears to have a zebra-shaped pattern with no eye sockets and no mouth, just the shape of a human head. He has a matching black and white tie. In his right hand, he holds what appears to be a mask in the shape of a wolf head. Starkey, meet Quadon. He is a galactic overseer. A what? I'm a galactic overseer. A muse of the stars. The wolf mask is our calling card and provides indisputable proof of my genuine identity. I am the overseer of the black holes. I know of every event horizon, its origin, its current location in space, and what solar systems will be destroyed by it. And one's headed to my home planet. We need your help, Starkey. Quardin divulges the entire story of this particular black hole and how Move's home planet, Kepler-10b, is being drawn to it. Although there is no way that this event could be thwarted, there is a slight possibility that it could be delayed. But they need to act quickly. There is only a short window of opportunity. Starkey, I've been searching for you for decades. If our calculations are correct, certain harmonic frequency qualities can slow the planet's speed towards a black hole by interfering with its gravitational pull, and thus maintain Kepler-10b's existence for up to 3 million years. These sonic waveforms can travel through space, creating... Quardin explains to Starkey that he's the only person that possesses the ability to produce such frequencies, and is the planet's only hope for survival beyond 2240. Starkey is skeptical of the entire situation and is curious why he could be the only person that has the ability to save Kepler-10b. But after a very long discussion about what would be attempted and how the long journey to Kepler-10b would be shortened to only a few days using the newest in galactic space travel technology, Starkey can only think of one thing. He thought about the years of wandering through space with Moves, and how he had no choice but to go to Kepler-10b and help the citizens of the distant planet. 4007, you're in charge until I get back. And with that, two Earth dwellers and their galactic overseeing companion become space travelers once more. Live hier. Ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da Wort für Wort der Geschichte verstanden habe, die Starkey auf seinem neuen Album Space Traitor Volume 2 weiterführt. Aber einige Momente finde ich doch sehr interessant, etwa wenn er außerhalb eines Pubs in Starkville eine merkwürdige, geisterhafte Figur trifft, die eine Maske in der Hand hat, die aussieht wie ein Wolfskopf und die selber keine Augen zu haben scheint und ebenso wenig einen Mund. Auf dem neuen Album von Starkey Space Traitor Volume 2 gibt's auch großartige Remixe, unter anderem einen von einem Mann, den ich hier in anderer Mission noch einmal spiele, Om Unit, nämlich mit seinem Beitrag zur Japan Benefits Compilation Nihon Kitsuno. Kitsuna. Hier ist Om Unit mit dem Titel Lavender. gleich die Infos hier auf 1 Live. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit für ein Trio aus Berlin, das mit seinem Albumvorgänger, wie ich mich noch gut entsinne, auch der Bass-Musik, Bass-Culture in all ihren Facetten frönte und mit dem neuen Album Daily Mirror gewissermaßen, das ist gar nicht so kritisch gemeint, zwischen allen Stühlen sitzt. Da sind auch eine Reihe von Tracks, zum Beispiel verstärkt mit Lexi und Kay Paul, sehr Dancefloor-freundlich. Die Rede ist von Data MC. Daily Mirror heißt das neue Album des Trios, dem mit Ono ein Mann vorsteht, der schon zu seiner Zeit hier im Sektor, als er noch Mitglied der Gruppe Walking Large war, der da recht gute Sachen produziert hat. Data MC. Bis gleich. I saw her face across the room. Ooh. I freeze. I didn't move. She was in the zone just like I knew. Miss, can I have a dance or two? A moment, a slow jam data program. You don't know them, look over there, Pip and Bell. My crew, as I wouldn't tell her name, she told me how to call me. Oh, Miss Thing, call me Pony. She had a thing she wants to show me. I never seen a 10-year-old. Beautiful hair, I could just stare. Silky skin, silky grin. When I look into her green eyes, trust me, I saw the sunrise. I see the sun. Slowly, slowly, I felt high, cozy, cozy, nothing I said meant anything, I was just glad she was with me, shared a few jokes, shared a few laughs, all that I know, we were holding hands, telling each other about the past, grabbing each other's front and ass, it didn't last long, don't get me wrong, we just listened to our favorite song, it easy, no pressure, easy, easy, song. Don't mind the digits, not now, don't mind if I visit, times now, no matter the place, where the sun rises, it's in her eyes, she reminds me, in your green eyes. Ganz erschrocken. Ich suchte meinen Kugelschreiber. Also ohne den bin ich hier so ein bisschen hilflos. So blöde das vielleicht klingen mag, aber jeder hat so seinen Aberglauben ohne Kugelschreiber in so einem Studio. Nee, also das geht gar nicht. Ich habe ihn aber gefunden. Und möchte weitermachen mit einem Artist, der für mich so einer der Schwerpunkte des Monats Juni werden könnte, werden wird höchstwahrscheinlich Deadbeat. Der Kanadier Scott Monteith nennt sich eben Deadbeat. Drawn and Quartered, sein Album mit Tech-Dub-Tracks, die so wunderbar pulsieren und von hinten durch die Brust ins Auge gewissermaßen wirklich fantastische Grooves entwickeln, da, wo sie Grooves haben. Nämlich nicht überall auf den 5 überlangen Tracks ist das der Fall. Hier ist Fourth Quarter von Deadbeat.

Musik aus dem neuen Album von Deadbeat. Nach dem großen Regen, der heute weite Teile des 1Live-Sektors erfasst hat, finde ich es auch wichtig, auch hier in dieser Sendung so leicht zu wässern. Und womit kann man das besser tun als mit Dub Music? Ich meine insbesondere diejenigen unter euch, die Festivals besucht haben. Wir haben ja heute ausführlich über das Rock am Ring Festival berichtet. Die wissen, was es heißt, da im Regen zu stehen. Unser Zelt ist weg. Wir kamen mit dem Wagen nicht aus der Wiese. Ich stand im Schlamm, meine Schuhe. Ihr kennt das alles. Aber ich kann euch eins sagen und ihr werdet mir recht geben. Das sind die Festivals, die man sein Leben lang nicht vergisst. Ich erlaube mir hier und heute im Verlauf der Show auch noch hinzuweisen auf ein wesentlich kleiner dimensioniertes Festival, als es das Rock am Ring Festival ist, das Orange Blossom Festival, das malerisch an der Weser stattfindet in Beverungen, im Garten der Glitterhaus Villa. Glitterhaus ist ein langlebiges Label, das eben in Beverungen residiert. Und dieser wunderschöne Garten wird einmal im Jahr hergerichtet mit Bühne, mit Ständen, wunderbarer Fischstand unter anderem. Und knapp 2000 Leute passen aufs Gelände. Und der Rembert, einer der Verantwortlichen, die dieses Festival nun schon seit 15, 16, 17 Jahren ohne Unterbrechung veranstalten, hat mir in dieser Woche noch gesagt, dass 50, 60 Karten, ich sage das an dieser Stelle einfach mal, noch da sind, sowohl Dreitages- wie auch Eintageskarten. Und wer morgen am Montag sich noch bemühen will, auf das Orange Blossom Festival zu kommen, der würde wohl noch eine Karte bekommen. Das einfach mal als Info. Ich würde auch gerne im Verlauf der heutigen Show noch was von den Metal-Helden von Accept spielen, die am nächsten Dienstag, also in 2 Tagen, in der Bochumer Zeche gastieren. Was habe ich denn noch so alles vor? Und ich möchte zurückkommen auf ein Festival, auf dem ich selber in der letzten Woche gewesen bin, das Spot-Festival in Aarhus in Dänemark, von dem ich eine ganze Reihe, wie ich finde, interessanter Musik mitgebracht habe. Darunter auch solche von einem schwedischen Duo, die ich da erstmals kennengelernt habe. Sowas Durchgeknalltes habe ich wirklich selten gesehen. Ein Paar, Mann und Frau, JJ, also JJ nennen die beiden sich, sie singt, ohne ihr irgendetwas unterstellen zu wollen, und das wäre vermutlich auch ins Reich der Fabel zu weisen, sie singt wirklich, als würde sie da im Vollrausch stehen, und viele ihrer Melodien erinnern zumindest von Weitem an die Melodien irgendwelcher Weihnachtslieder. Er an der Gitarre, lange blonde Haare, nähert sich ihr ständig von hinten, küsst sie in den Nacken, beißt sie in den Nacken, zieht ihr an den Haaren. Ein ganz merkwürdiger Kerl, der aber die unglaublichsten balearischen Sounds aus seiner Gitarre zaubert. Dann kommen viele so kosmische Geräusche wie so Blasen aus dem Off und dazu immer eine Stimme nach jedem Track, die diesem Konzert eine völlig abgedrehte Note gibt. Ihr kennt diese Durchrufe in Warenhäusern, 64 bitte auf 73. So in dieser Art werden die Stücke unterbrochen, dann kommt eben diese Stimme aus dem Off mit irgendwelchen Kommandos. Und dann kommt der nächste Track. Diese Gruppe JJ oder dieses Duo hat bisher 2 Alben veröffentlicht. Zudem erschien Ende letzten Jahres, pikanterweise am Heiligabend, ein Mixtape, das heißt Kills. Und auf diesem Mixtape gehen JJ her und dampfen unglaublich viele Tracks amerikanischer Rapper ein, wahlweise als Sample oder aber man kann es fast schon als Coverversion bezeichnen, was sie da mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Kanye West und vielen, vielen anderen machen. Unter anderem mit dieser Frau, die ich hier mal ins Spiel bringen möchte. Aber wie gesagt, wir hören jetzt JJ aus dem Kills Mixtape, der Titel Kill You. Why? Well, that is what I say, 'cause no one else in this world could do it. But I found a way to get out every chance I get, to have no mercy, no regret. And I don't wanna know everything that you've been. We'll be right back. think I will quit. Think I will hung. Can't you hear I'm sick? I'm love sick. Can't you hear it's bump? Like my heart is quick. I'm love sick. Can't you hear it's bump? Dieser Mann, der hier hauptverantwortlich für diesen Titel ist, liebt es einfach, in Kreisen zu produzieren, Melodien zirkulieren zu lassen, mit dem Ergebnis, dass ein unglaublicher hypnotischer Effekt eintritt. Fortet, den wir hier als Remixer hören von Lindström und Christabel und ihrem Titel Lovesick. Den ganzen Track habe ich gefunden auf einer Compilation des Smalltown Supersound Labels, die mir in der letzten Woche zugesteckt wurde. Smalltown Supersound Today heißt die. Wir schauen mal ganz kurz auf die Straße. Stauschau. Um 11:35 eine Meldung A1 Osnabrück Richtung Dortmund. Zwischen Münster Nord und Kreuz Münster Süd immer noch 6 Kilometer Stau. Hier ist die rechte Spur gesperrt. 1 Live. 4. Okay, ohne große Vorrede mache ich sofort weiter mit einem Track aus einer 4-Track-EP, die aus Frankreich kommt, von einem wunderbaren Elektro-Trio namens Hypno Love. Und das ganze Werk nennt sich Holiday Reverie. Daraus hören wir hier den Titeltrack. Auch gut gewässert zu Beginn. one. Dreaming of a girl with a beautiful smile. 1-2-4. Der Track findet sich auf einer House-EP, die aus Italien kommt, von Cesare Marchese. Das ist die Ether-EP und darauf habe ich diesen Track mit prominentem, knackigem New Wave Bass entdeckt. Soll so ein bisschen die Vorlage sein. Zunächst zu einem etwas älteren Titel des New Young Pony Clubs. Und dann kommen wir gleich zum neuen Album des Engländers Tom Veck. Good. take it all like a joke. I don't really want to think that you'll have everything revolted. It's the time and we have it all. The truth is coming out. You trust in your own voice and what you feel will come out. But no one really knows you or what you like. You're liking what you hear, but it just doesn't sound right. And I know that you want it to be bold. Den is open and you won't even flinch. We know that you are beautiful. We know that you are true. You hold it like it's everything we ever really knew. And no one takes you anywhere. Yeah, no one sees your face. Your face is frowned up like it is a to be erased. Yet no one leaves you anywhere, and time heals itself. I have it all on file in the folder now. I know that it's so right now. I know that we are true. I have my thoughts behind me, and they're really quite cruel. 1Live4, eins der hervorstechendsten Alben der 90er Jahre, geht auf das Konto dieses Mannes DJ Shadow. Sollte man anlässlich dieser Nummer nun davon reden, dass das Imperium zurückschlägt? Ich meine, er hat ja durchaus nach Introducing in den 90er Jahren noch einiges, aber eben nicht sehr viel veröffentlicht. Diese EP mit dem Titeltrack, sehr schwer rockend, erschien vor 2-3 Wochen. Außerdem hat DJ Shadow eine Show absolviert in Köln, auf der einige gute bekannte Freunde von mir waren und zeigten sich doch recht beeindruckt. Das ist der Titeltrack I Gotta Rock aus der aktuellen DJ Shadow EP. Davor haben wir Tom Weck gehört mit Musik aus seinem neuen Album Leisure Seizure, der sehr viel Reibung, sehr viel schräge Tanzbarkeit transportiert und aus meiner Sicht ein extrem spannendes Album ist. So, wenn wir hier schon so rocken, die letzten anderthalb Minuten gehen dann an Accept. Oho. Die am Dienstag in der Bochumer Zeche spielen. Aber wenn ich das eben schaffe, möchte ich da doch mal vorbeischauen. Brennende Ölfässer und all solche Sachen. Lange nicht mehr gesehen. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter mit 1Live4. Bis gleich. Mit Sandra Polch um Mitternacht. Behörde warnt vor dem Verzehr von Sprossen. Portugal bekommt neue Regierung. Und das Wetter mit Sonne und ein paar Schauern. Bei der Suche nach der Ursache der EHEC-Erkrankungen gibt es eine neue Spur und die führt zu einem Gartenbaubetrieb in Niedersachsen. Er hat Sprossen unter anderem an Restaurants und Kantinen geliefert. Viele der Erkrankten hatten die Sprossen gegessen. Laut Niedersachsens Landwirtschaftsminister Lindemann ist unklar, ob noch verseuchte Ware im Umlauf ist. Wir warnen vor Sprossen und wir sperren den Betrieb und holen die gesamte Ware zurück. Die Sprossen gingen auch an eine Bochumer Kantine. Dort sind 4 Menschen erkrankt. Ob die Keimlinge tatsächlich eine EHEC-Quelle sind, sollen bis morgen Labortests beweisen. Die Warnung vor Tomaten, Salaten und Gurken bleibt erstmal bestehen. Die Deutsche Bahn hat angeboten, den Baustopp für Stuttgart 21 um gut einen Monat zu verlängern. Eigentlich sollten die Bauarbeiten in dieser Woche weitergehen. Laut Bahn ist die Verlängerung aber der letzte Kompromissvorschlag. Die baden-württembergische Landesregierung will, dass der Baustopp so lange gilt, bis das Ergebnis einer neuen Studie zum Stuttgarter Tiefbahnhof vorliegt. Portugals Regierungschef Sócrates ist abgewählt worden. Seine sozialistische Partei hat bei den Parlamentswahlen eine schwere Schlappe erlitten. Sie kam nach vorläufigen Ergebnissen auf rund 29%. Sieger sind die Konservativen mit knapp 42% der Stimmen. Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal standen ganz im Zeichen der Wirtschaftskrise. Die Enttäuschung der Menschen in dem hochverschuldeten Land scheint auch zu einer besonders niedrigen Wahlbeteiligung geführt zu haben. Im Jemen hat die Partei von Präsident Saleh Verhandlungen mit der Opposition aufgenommen. Beide Seiten erklärten, dabei gehe es auch um einen Rücktritt des Präsidenten. Bisher weigert sich Saleh, sein Amt aufzugeben. Er hat den Jemen am Wochenende verlassen und ist in Saudi-Arabien. Dort wurde er operiert, nachdem er bei einem Granatenangriff auf seinen Palast verletzt worden war. Ob Saleh in den Jemen zurückkehren wird, ist unklar. 1Live. Sektorwetter. Die Nacht wird sehr mild, bei 14 bis 19 Grad. Die meisten Schauer haben sich erstmal verzogen. Tagsüber dann erst noch viel Sonne, später wird es wieder nass. Auch Gewitter können dabei sein. Es ist schwül warm am Montag, bis 24 Grad in Düsseldorf, 25 in Schwerte und 26 Grad in Detmold. Am Dienstag Sonne, Wolken und Schauer. Am Mittwoch wird es dann spürbar kühler. Stauschau. Autobahn 1 Osnabrück Richtung Dortmund zwischen Münster Nord und Kreuz Münster Süd. 6 Kilometer Stau immer noch. Hier ist die rechte Spur gesperrt. Und A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Hahn Ost und Hahn West. Unfall und 2 Kilometer Stau. Eins live. 4. Es geht hier zunächst weiter mit dem insgesamt vierten Soloalbum von Thurston Moore in Klammern Sonic Youth. Das Album trägt den Titel Demolished Thoughts, ist produziert worden von Beck. Und in einem Beizettel zu diesem Album hat Thurston Moore sich offensichtlich sehr viel Zeit genommen, ausführlich hingesetzt und mit einer leichten Prise Ironie jedes einzelne Stück beschrieben, seine Entstehungsgeschichte und vor allen Dingen die Mikrofonierung, die Beck anlässlich der Tracks vorgenommen hat. Mal nahm er dieses oder jenes Mikrofon, stellte es so oder so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Thurston Moore sich bei einer Gelegenheit sogar die Augen mit einem Tuch verbunden, um in Ruhe einen Song schreiben und dann auch direkt aufnehmen zu können. Zusätzlich steuert Beck weniger, aber zum Teil abenteuerliche und fantastische Vintage-Keyboard-Synthesizer-Spuren-Sounds bei, etwa im Titel Space. Ich möchte aber hier direkt mal diesen berührenden Opener spielen, der heißt Benediction. Hier ist Thurston Moore. Thank you.

1Live4. Gleich noch ein, zwei Sätze zu Devon Sproul, der Amerikanerin, die wir hier gerade gehört haben, mit Musik aus ihrem Album I Love You, Go Easy. Zunächst aber hier eine Passage von einem Mann, den ich in der letzten Woche schon mit großer Begeisterung gespielt habe. Er kommt aus Italien, heißt Bruno Ponsato. The Song Says ist sein Album. Thank you. Dieser angesprochene Bruno Ponsato, den wir hier im Hintergrund noch hören, hat jetzt ein Album veröffentlicht, das heißt Lovers Do, und kommt mit insgesamt 8 überlangen Tracks, die so etwas wie ein echtes Eigenleben, eigene Dynamiken zu entwickeln scheinen. Vieles hängt an losen Fäden, wird immer mal so reingedroppt. Also so nach meinem Geschmack leben die Tracks unglaublich und bekommen so im Verlauf der Minuten, die sie laufen, einen unheimlichen Drive. Bruno Ponsato, Lovers Do. Davor habe ich Devin Sproul aus den USA gespielt. Ihr neues Album I Love You Go Easy kommt mit wunderschönen, teilweise sehr intimen Folk-Jazz-orchestrierten Tracks daher, die aber nie überladen wirken. Sie selber hat eine interessante Biografie, ist in einer 100-köpfigen Kommune aufgewachsen. Devin Sproul. Hier Bruno Ponsato und es geht direkt weiter. Mit einem Typen namens Light Blue Mover und seiner EP Gear and the Disco, die auf einem neuen deutschen Label erschienen ist. Das nennt sich Hafen Disco. Das ist die allererste Veröffentlichung der Light Blue Mover. Der Light Blue Mover featuring Black Light Smoke, so muss es richtig heißen. Und der Track, den ich hier spiele, ist der D-Disco-Track. Inmitten einer Nacht, die, das gilt ja im Prinzip für alle Nächte, nur Konturen zulässt. Insofern hat Starkey aus Philadelphia schon recht, wenn er da in fernen Welten auf einen Mann trifft, ohne Augen, ohne Mund und mit einer Maske in der rechten Hand, die aussieht, als führe er da den Kopf eines Wolfes spazieren. Man sieht es einfach nicht so deutlich. Und damit komme ich zum nächsten Album. Eigentlich eine tolle Idee, wenn man so will, ein Konzeptalbum, in dessen Mittelpunkt ein Pixel steht. Ein Pixel ist, wenn man so will, das Atom, die kleinste Einheit, die Zelle einer digitalen Grafik. Und um dieses Pixel dreht sich alles auf dem Album des Russen Bob. Das Album heißt The Amazing Adventures of One Curious Pixel. Und das trifft sich eigentlich gut bei Bob, denn seine Tracks sind so verhuscht, beziehungsweise haben so diese verhuschten Beats, die man nicht richtig greifen kann, die so durch die Tracks hindurch flutschen und switchen, dass es eine wahre Freude ist. Ich habe zuletzt schon einen Titel aus diesem Bob-Album gespielt, auf dem er sich im Übrigen auch als Remixer betätigt. So etwas ist ja nicht unüblich, dass jemand auf seinem eigenen Artist-Album eine fremde Komposition mit draufnimmt, die er selber freilich dann remixt hat. Und so kommt es auf dem Bob-Album zu einem Titel von Subwave, der ebenfalls aus Russland kommt, und dessen Titel I Need You. Thank you. Thank you. 1Live4. Einen der Beteiligten an diesem Track hier hatte ich bereits zu Beginn, relativ zu Beginn der Sendung gespielt, Jack Dixon nämlich. Hier hören wir ihn im Verbund mit Robin Card. Die beiden haben die Decade-EP veröffentlicht mit stolzen 7 Tracks, von denen einige natürlich als Remix kommen. Dieser Synthi-verstrahlte Garage-Tune im Remix von Ellie Fino. Keith heißt der Titel, den ich im Übrigen hier in exakter Version auch schon mal gespielt habe. Ich würde gerne weitermachen mit einem Mann aus Southampton in England, Gang Colors, ein ganz junger Produzent, In Your Gut Like a Knife, so heißt seine EP, auf der er, wie er sich hat, den Satz kriege ich nicht zu Ende. Vernehmen lassen, da ist es, wie er sich hat vernehmen lassen. Beeinflusst durch früher Artful Dodger Sachen, also auch wieder so ein bisschen Garage, Deep House insgesamt. Und er sagt auch, wie ich gelesen habe, dass er grundsätzlich bei Platten immer die langsamen Titel bevorzugt und gerne hört, bis hin zu Dizzy Rascal. In Your Gut Like a Knife ist seine EP, 4 Tracks, aus der ich gerne einen spielen würde. Hier ist Gang Colors. Das sind 4 wunderschöne Skulpturen, die gewissermaßen aus dem Nichts kommen und auch ins Nichts gehen. Man hört das und hat es eine Stunde später wieder vergessen, was eigentlich schade ist. Aber es bleibt ein gutes Gefühl. Der ist wirklich gut, dieser Gang Colors. Und hat die besagte EP In Your Gut Like a Knife im Übrigen ebenfalls auf dem innerhalb dieser Sendung auch schon erwähnten Brownswood Recordings Label des britischen DJs Giles Peterson veröffentlicht. Wenn ich mal zu Beginn des Monats so in den Monat hineinschaue, ein Highlight für mich ist ganz sicher das neue Album der kalifornischen Band Vetiver, die ich erstmals auf meinem ersten großen Devendra Benhart Abend erleben durfte. Damals waren wirklich eine ganze Reihe von Mitmusikern und auch Mitgruppen anwesend. Ob Vetiver direkt dabei waren, weiß ich gar nicht mal mehr genau. Aber Benhart hatte etliche Musiker und es gab auch, wie gesagt, ein Vorprogramm. Und die Musiker mischten sich so gegenseitig durch. Es standen also im Prinzip fast immer andere Leute auf der Bühne. Jeder switchte mal von dem einen zum anderen Instrument und so weiter. Eine wunderschöne post-hippieske Geschichte war dieser Abend. Vetiver waren auf jeden Fall in irgendeiner Form dabei. Andy Kabik ist Kopf dieser Band und The Errant Charm, das Album, erscheint erst am 17.06., wenn ich es heute aber mal spiele, bereits, dann einfach, weil ich es als absolutes Highlight ansehe. Hier ist Vetiver. Ein klarer Fall von Slow Dancing, Musik aus dem neuen Vetiver-Album, das aber wie gesagt erst Mitte Juni erscheint. Ich hatte im Verlauf der Sendung auf ein kleines, aber bitte glaubt es mir, wirklich feines Festival hingewiesen, das vor der Tür steht, das Orange Blossom Festival in Beverungen im äußersten Ostwestfalen, da wo sich meines Wissens die Bundesländer Hessen, Niedersachsen und eben Nordrhein-Westfalen berühren, zumindest da ganz in der Nähe an der Weser. Schönes Festival mit 2000er Kapazität im Garten der Plattenfirma Glitterhaus. An den insgesamt 3 Tagen zu Gast Giesbert zu Knüpphausen, unter anderem The Great Crusades aus den USA, Golden Canine Schweden, Young Rebel Set aus England, Emily Jane White, Highlight aus den USA, dann diese großartige ostdeutsche Band Talking to Turtles, die ich vor einer Woche noch gesehen habe, und eine Band, die ich gerne mal spielen würde, vielleicht nicht so bekannt hierzulande, die isländische Gruppe Who Knew, die auch auftritt und die in ihren ganz guten Momenten man mit leicht zugekniffenem Auge aufgrund ihrer hymnischen Euphorie, vielleicht sogar so ein bisschen mit Elementen von Arcade Fire vernetzen könnte. Wir hören also Who Knew und dann würde ich ganz gerne tatsächlich mit einem soeben erschienenen neuen Album des besagten Labels Glitterhaus eben aufhören. Und das ist das von Scott Matthew, dem Australier, den es schon vor Jahren nach New York verschlagen hat. Gallantry's Favorite Son. Der macht hier die Tür zu. Ich kann ja bei dieser Gelegenheit einfach schon mal mich bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Liebe und gute Gesundheit natürlich auch für die anstehende Woche und würde mich freuen, wenn wir uns dann hier bei Gelegenheit vielleicht wiederhören. Mein Name ist Klaus Vier. Also, ciao, ciao.